Podcast. Herzlich willkommen in der 11. Podcast-Folge im Nin-Dienstag-Podcast. Und wir haben uns heute auch wieder zusammengefunden und es sind einige Leute hier mit auf dem Discord-Server, die jetzt gerne auch heute die Podcast-Folge mitteilen wollen. Also, wie jedes Mal am Anfang frage ich mal bei euch durch, was ihr so aktuell spielt, beziehungsweise was ihr so im letzten Monat gespielt haben. Tom, was hast du gezockt? Wie weit bist du in Genshin? Neuesten Stand, Patch 2.4. Spiele tagtäglich, eigentlich für 10, 15 Minuten. Aber ich habe mal wieder weitergemacht mit Xenoblade Chronicles 2. Oh ja, stimmt. Da habe ich leider auch nicht so viel Zeit mit verbracht, aber ich bin schon mal ein bisschen weiter und habe so langsam das Kampfsystem begriffen, aber auch nur, weil ich so ein bisschen rumgeguckt habe und mir Spiele-Tipps von YouTube geholt habe, wie das dann auch richtig funktioniert. Ja, aber generell meintest du zu mir, das Spiel sei dir zu grindy. Ja, ich finde, dass es ziemlich lange dauert, um da ein bisschen voranzukommen. Wenn man wirklich Fähigkeiten trainieren will, da muss man die ganze Zeit Gegner kloppen und kriegt dann nur ein paar Waffenpunkte. Und man braucht dann Fähigkeiten 1000 Waffenpunkte oder mehr. Und ich bin bisschen wärmer mit dem Spiel geworden, aber es ist immer noch nicht so meins als Rollenspiel-Fan. Muss man bei Genshin nicht genauso viel grinden? Nein. Auf eine andere Art und Weise, meintest du, ne? Ja, also Genshin und Xenoblade kann man jetzt nicht vergleichen. Man muss bei Genshin Materialien sammeln, um höher zu kommen. Und bei Xenoblade ist dann einfach, du musst bei, was weiß ich, 200 Kämpfe machen, damit du eine Fähigkeit leveln kannst. Muss man natürlich nicht, aber jeder spielt ja das Spiel auf seine Weise. Und ich trainiere halt gerne, so wie in schönen Shonen-Mangas. Dass ich dann erstmal die Charakter ein bisschen hochziehe, bevor ich dann die Story weiter vorantreibe. Ja, ich habe das Spiel, du hast ja mein Spiel, ne? Ich habe da auch nur 5 Minuten reingeschaut. Ich kann da gar nicht viel zu sagen, aber wenn du schon sagst, dass dir das so grindy ist, dann geht bei mir so eine rote Warnlampe an eigentlich, ob ich das überhaupt noch weiterspielen sollte. Ja, mehr bin ich leider nicht zu gekommen. Gibt noch so als Handyspiel, so ein Mega Man ist da neu rausgekommen. Ist aber auch ziemlich Gacha-mäßig und mit Geld reinstecken, um schnell weiter und höher zu kommen. Aber ist nicht schlecht für Fans, die Mega Man lieben. Ja. Die können da schön ihr Geld rein verpulvern. Gut, danke dir, Eisen. Boyspeed, was hast du im letzten Monat gespielt? Im letzten Monat habe ich habe Einzug in Wargroove gemacht, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich den Rest des Monats habe ich Doom Eternal gespielt. Das ist total krass, wie viel Doom Eternal ich gespielt habe. Das ist nicht normal. Ich habe mich auf so eine Art und Weise gekriegt, das hätte ich nicht erwartet. Das ist total krass. Und davor habe ich Metroid Dread gespielt. Stimmt. Ja. Was ist denn an Doom Eternal, was dich daran so fasziniert, dass du so viel Zeit darin reinsteckst? Ich meine, die Story kennst du ja schon. Ja, das kann ich dir auch nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein. Ich habe das Spiel vor einem Jahr oder so gekauft, dann habe ich es mal angefangen, habe so, ich weiß ja nicht genau, wie viele Level das sind, ich sag mal 18 oder so, und dann habe ich es bis zum 12. gespielt und habe es dann irgendwie liegen lassen und habe dann jetzt im Oktober so entschieden, dass ich jetzt mal meine einzelnen Spiele spielen muss, die ich schon so ewig habe und die bloß rumliegen, und habe nochmal von vorne angefangen und habe dann irgendwie so einen Ehrgeiz entwickelt, die Schwierigkeit immer höher zu schrauben. Also ich habe auf im normalen Schwierigkeitsgrad angefangen, hört New Plenty, habe das durchgespielt, habe dann auf der nächsten Schwierigkeitsstufe, also ultra brutal, nochmal durchgespielt und habe dann entschieden, okay, jetzt spiele ich es noch auf Albtraum, also Nightmare, auch nochmal durch. Und hab das, also binnen kürzester Zeit dreimal durchgespielt und jetzt habe ich irgendwie so einen albernen Ehrgeiz entwickelt, anzufangen, so diese Level zu schaffen, ohne da drin zu sterben. Und ich kann nicht mal sagen, warum ich diesen Ehrgeiz entwickelt habe, weil das eigentlich nicht so meine Art ist, Spiele mehrmals zu spielen und dann auch noch zu perfektionieren auf sowas. Aber irgendwas packt mich an dem Spiel. Ich kann es nicht erklären. Ich kann selber nur quasi so ein bisschen neben mir stehen und erstaunt darüber sein, dass ich in so einem vergleichsweise normalen Singleplayer-Spiel schon mehr Spielzeit habe als in einem Open-World-Spiel wie Zelda Breath of the Wild. Also ich weiß ja nicht, wie es geht, aber ich habe es geschafft. Ja. Reizt es dich eigentlich mal, das Spiel auf einer stationären Konsole zu spielen? Statt im Handheld? Ja, also nicht auf der Switch. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Also Ich wüsste nicht, ob es einen Unterschied macht. Also was ich halt mag, ist so diese so direkt quasi vor den Augen zu haben. Ne, also eben nicht den Fernseher irgendwo am Ende des Zimmers und irgendwo auf der Couch zu sitzen, sondern wirklich so direkt vor den Augen zu haben und so ein bisschen durch die Gegend zu wedeln, wenn es ein bisschen hektisch wird. Ja. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich könnte ja in die Dockingstation stecken und mal spielen, aber irgendwie mache ich es nie. Du spielst aber auch mit Motion Control, oder? Ich spiele Motion Control im Handheld, ja, genau. Das ist krass. Wobei ich mit Motion Control bloß so für die letzten Millimeter brauche, um so einen Headshot zu machen oder sowas. Na, ich spiele schon mit beiden Sticks und dann sozusagen das letzte Quäntchen zielen, das mache ich mit Motion Control und das funktioniert super. Ja. Alles klar. Ja, also ich weiß auch nicht, warum ich das so spiele wie verrückt, aber ich spiele wie verrückt. Also ich fange immer wieder von vorne an. Das ist total bescheuert. Ja, ich spiele die ganze Zeit Rival Mega Gun, das ist auch nicht besser. Ja, bloß, da hast du ja irgendwie das ja irgendwie randomisiert auf eine Art, ne? Also ja, du kannst da auch gegen deine 10 Gegner spielen, die da kommen. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind. Auf jeden Fall auf deinen festen Ablauf, um den Story-Mode halt zu spielen. Und da sitze ich auch manchmal dran und zocke einfach nur das. Ja, also ich kenne teilweise in den ersten Levels so die Spawn-Points, ich weiß genau, was wo kommt und so. Gut, ich schieße dann immer noch daneben und sterbe doof, ne? Also die Möglichkeit besteht immer noch. Aber ich habe das auf eine Art und Weise auswendig gelernt, das hätte ich nie gedacht, dass ich an sowas Spaß finde. Also ich habe auch so eine neue Wertschätzung gefunden für so Leute, die ein Spiel ohne zu sterben durchspielen, so diese Schmaps oder so. Jetzt weiß ich nicht, ob das direkt vergleichbar sind, weil Schmaps ja ein bisschen kürzer sind. Ne? Die schafft man ja meinetwegen in einer Stunde oder so. Ja, genau. Während die Leute, die das richtig gut können und die Speedrun, die brauchen immer noch 2,5 Stunden und ich sitze meinetwegen 4 Stunden dran oder so, ne? Möwe, wir haben doch letztens Jamestown zu viert gespielt. Nee, zu dritt. Wie lange saßen wir da drauf? Oh, boah, wir haben bestimmt 3 Stunden gespielt, oder was? Ja, und nicht einmal durch. Wir kamen nur bis zur dritten Stage, glaube ich. Nee, da ging nicht viel. Also da kann man auch viel Zeit mit verbrennen mit so einem Schmapp, auch wenn man so. Ja, wenn man halt einen 1cc schaffen will, ne? Also wir haben auch wieder von vorne angefangen. Ja, genau, also das ist also diese so ein Modus hatte Doom Eternal ja auch, diese Ultra Nightmare, Ultra Albtraum, da ist es so, du fängst es an und wenn du stirbst, ist vorbei. So, und dann gibt's noch so einen Modus, das ist der, den ich aktuell spiele, der nennt sich so Extra Life, also du fängst mit 3 Leben an und kannst pro Level so etwa 4 Zusatzleben finden, wenn du so ein bisschen suchst nach Geheimnissen und so. Und da ist das Spiel vorbei, halt, wenn du alle deine extra Lives so verbraucht hast. Und ich glaube, das Spiel hat so 45 oder so, was schon vergleichsweise viel ist, glaube ich. Aber das ist so die Schwierigkeit, also die, und das kann man auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen. Und das spiele ich halt aktuell auf diesem Nightmare-Modus und versuche da so weit zu kommen, wie es geht. Ja, es ist verrückt, es ist absolut verrückt, dass ich das also auf so einer hohen Schwierigkeitsgrad, auf so einem hohen Schwierigkeitsgrad permanent spiele. Das Lustige ist aber auch, dass die leichten Schwierigkeitsgrade dann auch irgendwie pipi sind. Das ist so total verrückt. Also, naja. Die Gegner kommen dann aber immer trotzdem an denselben Stellen oder verschiebt sich das? Also die können, also du weißt im Prinzip, welche Gegner kommen. Die müssen jetzt nicht immer an der gleichen Stelle spawnen, aber das ist. Es gibt unterschiedliche Kämpfe. Die Innen sind halt so, dass meinetwegen so Wellen sind. Du musst die erste Welle besiegen, dann kommt die nächste Welle. Oder du hast den Effekt, dass wenn du einen schweren Dämonen tötest, dass dann irgendwelche anderen dazukommen. Das heißt, wenn man das so ein bisschen rausgekriegt hat, wie so eine Arena funktioniert, dann kann man das natürlich auch so ein bisschen sich selbst einteilen. Dass ich weiß halt meinetwegen, wenn ich den und den Dämonen töte, dann kommt quasi die nächste Welle ran. Mit anderen Worten, wenn ich den bis zum Schluss stehen lasse und vorher halt andere wegräume, dann ist die Stage halbwegs leer, bis die nächste Welle kommt und eben nicht sozusagen doppelt so viele Dämonen. Das lernt man so im Laufe. Ja, wenn man nur oft genug spielt, dann kriegt man halt irgendwann mit, ne? So wie bei allen, denke ich mal. Ja, so Schlüsselgegner quasi, ja. Ja, genau. Also es gibt da unterschiedliche Sachen. Also entweder die spawnen, wenn du an einen bestimmten Punkt im Level kommst, wenn du den vermeidest, dann tauchen die halt nicht auf oder die sterben halt. Oder die tauchen halt auf nach einer gewissen Zeit oder nachdem du eine bestimmte Anzahl von Gegnern getötet hast. So. Also und das kriegt man halt irgendwann mit. Und was halt auch interessant ist, an dem Spiel, also das Spiel ist schon clever gemacht, dass die, also jetzt zu sagen, das ist wie Schach, ist irgendwie auch Quark, ne? Aber du hast halt unterschiedliche Dämonen, die unterschiedlich angreifen. Also die einen haben eher so, schießen halt permanent aus der Entfernung irgendwelche Raketen auf dich und andere rennen auf dich zu und versuchen, dir einen rinzuhauen. Und du musst halt genau gucken, mit welcher Waffe kriegst du welchen weg, in welcher Reihenfolge und so. Du hast schon so ein ziemlich großes Arsenal an Waffen und Granaten und Eisgranaten und so. Und wenn du die clever einsetzt, dann kannst du schon die Figuren so nach und nach vom Schachbrett runternehmen, sozusagen. Das ist schon, ist halt kein geistloser Shooter, wo du durchrennst und alles mit der Doppelschrotflinte niedermachst. Also musst schon dein komplett, also insbesondere auf den hohen Schwierigkeitsstufen, musst du schon dein komplettes Arsenal clever einsetzen. Ja. Ja. Alles klar. Danke dir, Boyspeed. Dann kommen wir mal zum Locke. Was hast du so im letzten Monat gespielt? Ich habe Stardew Valley weitergezockt. Ich bin, glaube ich, jetzt auch mit der Story wieder durch auf der Insel. Ach, alles, also jetzt komplett durchgespielt. Nee, du kannst ja Stardew Valley nicht komplett durchspielen. Ja, ich meine die Story. Ich glaube, da kommt nichts mehr an Story. Also nur noch so ein paar kleine Minisachen. Aber man kann noch diese goldenen Walnüsse kann man noch jede Menge sammeln. Was machen die? Damit kann man noch andere Sachen freischalten auf der Insel. Also ich zum Beispiel einen Briefkasten noch extra. Ich habe jetzt schon eine Farm mit Haus auf der Insel. Also ich kann auch auf der Insel übernachten. Na, vorher musstest du jeden Tag mit dem Schiff von Willy musstest du rüber tuckern zur Insel, bis du dann halt dein Häuschen da drüben freigeschaltet hattest. Ja. Und ich habe letztens gelesen, es soll eventuell doch noch ein Update kommen für Stardew. Noch eins? Ja. Nicht so ein großes wie jetzt letztens, aber ein kleiner Inhaltspatch noch. Wahnsinn. Ja. Wievielte Erweiterung ist das dann? Keine Ahnung. Die vierte bestimmt, oder? Ich weiß es nicht. Das waren ja oft immer nur so kleine Inhaltspatches. Ja. Das war ja jetzt das letzte war ja das riesige Story-Update mit der Insel. Ja, mal schauen, was dann noch kommt. Und was ich zwischendurch jetzt noch gespielt habe, was wir uns hier für einen Euro in dem E-Shop geholt haben, das Crash Drive 3. Ach so, hast du schon angespielt? Ja, einfach ein bisschen rumfahren und über Rampen springen und Punkte kriegen. Das ist wie Tony Hawk mit Auto. Ach, echt? Ja. Das müssen wir mal echt anspielen. Ja. Komm online. Ja. Und was jetzt nicht letzten Monat war, aber du bist jetzt groß dabei mit kostenlosen Spielen, die quasi als Adventskalender released werden. Ja, was für ein Verlag war das? Das ist ja kein Spielen. Das ist hier No Gravity Games. Ja. Und ja, man guckt halt, was da bei ist und dann macht man das einmal an und guckt, was das für ein Scheiß ist. Nee. Und wer macht das? Wer macht die Aktion? Habe ich doch gesagt gerade. No Gravity Games. Achso, No Gravity. Achso, ja, okay. Ja. Ja. Was war bisher so dabei? Rotz war dabei und Mist und Creepy Tail. Da gibt es doch so einen Trick, wo man erstmal ein kostenloses Spiel über den Newsletter bekommt, ne? Hast du das auch gemacht, dieses Piratenspiel? Ja, ich habe es versucht, habe dann aber Hilfe von Red Fox bekommen. Hast du das auch schon mal angespielt? Ja, das ist aber recht langweilig, finde ich. Er ist halt ein bisschen mit dem Schiff und ballerst die anderen ab mit Kanonenkugeln. Also, okay. Ja, kann jetzt gut oder schlecht sein. Ja, es geht. Und du hast mit Rival Megagun angefangen. Nein. Ich habe mit Rival Megagun schon lange. Was erzählst aber du denn da? Aber du bist jetzt mit in unserer Liga. Seit die ist seit so Anfang lang. An bin ich mit in der Liga. Die läuft ja noch gar nicht so lange. Jawohl, schon ewig. Ja, seit dem 20.10. Genau, da hatten wir ja einmal den Spezialpodcast. Genau, deswegen haben wir darüber noch gar nicht gequatscht. Wir haben jetzt ein Rival Megagun Leiterturnier, wo man immer den Mitspieler, immer den Gegner, der in der Rangfolge über einen ist, herausfordern kann. Genau, das hat uns lange auf Trab gehalten, aber so langsam nimmt das Spiel das Tempo raus. Ich weiß, dass der Red Fox mich noch herausgefordert hat und wir müssen da die Herausforderung auf jeden Fall nochmal nachgehen. Also ich bin aktuell auf den ersten Platz, den versuche ich dann zu verteidigen. Das wollte ich jetzt unbedingt sagen. In den Startlöchern. Sehr gut. Ja, ich habe da momentan nicht so Bock drauf. Auf Rival. Unverständlich für mich. Ja, ich brauche momentan einfache Spiele, wo ich einfach nur rumfahren kann und über Rampen springen. Ja, kenne ich. Oder Monopoly. Nee. Feuerholz. Ja, und was weißt du, was ich gerne spielen würde? Wargroove. Genau, Wargroove. Das geht aber nicht, weil du deinen Zug nicht gemacht hast. Ja, ich warte ja immer, bis der neue Podcast kommt, damit ich meinen nächsten Zug mache. Sonst geht der Witz ja verloren. Ja. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich habe ja zwischendrin auch Züge gemacht. Einen? Oder habe ich nicht? Doch. Einen. Eine nur? Ach, okay, ich musste echt dranbleiben. Du hast völlig recht. Alles klar, Locke. Ich danke dir. Möwe, was hast du so im letzten Monat gezockt? Ja, ich habe bei diesem Black Sale ein bisschen zugeschlagen, sag ich mal. Und ja. Unter anderem Wargroove habe ich auch gezockt, genau, wo wir gerade schon beim Thema waren. Ja, du hast sogar durchgezockt, ne? Da habe ich die Story durchgezockt, ne? Und die war auch echt Wahnsinn. Nicht ohne. Also das ist echt richtig hart am Ende. Dann müssen wir mal eine Viererrunde starten, damit du auch auf mich warten kannst. Ja, ich reihe mich mal ein in die Warteschlange. Vielleicht soll ich es machen. Sehr gut. Vielleicht sollten wir dann aber auch ein 1 gegen 1 noch starten. Um die Wartezeit. Du gegen Mode? Ja. Um die Wartezeit auf dich. Ist das gerade ein Teamkampf dann, oder? Nee, Teamkampf nicht. Alle gegen alle. Nur ich mache meinen Zug gerade nicht. Achso, es sind alle auf einer Map und alles klar. Okay. Genau, das kannst du zu viert spielen. Naja. Das ist ganz witzig. Oder wir spielen mit zwei Teams. Das können wir auch mal ausprobieren. Das ist bestimmt auch witzig. Geht das? Gibt es da so Karten für, indem man so Team gegen Team spielt? Ja, man kann auch Team gegen Team spielen. Natürlich auch lustig. Ja, und finde ich auch. Könnte ein bisschen chaotisch mit den Strategien werden. Die Frage ist, naja, müsste vielleicht wirklich. Sorry, erzähl. Ja, ich würde sagen, müsste wahrscheinlich dann irgendwie so ein Backchannel irgendwie etablieren, dass man sich miteinander irgendwie kurzschließen kann, wie man da sein Team da spielt. Ja, ja hier. Ja, ansonsten, ja. Unter Gaming einfach. Ja, genau. Keine Geheimnisse, nicht mal vom Gegner, das stimmt ja. Ich frage mich, wie das halt mit dem Ressourcenmanagement dann ist. Also entweder teilt man sich das wäre dann ein bisschen blöd, oder jeder hat sein eigenes, aber man verfolgt das gemeinsame Ziel zu gewinnen. Ich denke zweiteres. Ich vermute auch. Kommt drauf an, wer was wo stehen hat, vielleicht auch, ne? Dann ist das vielleicht auch irgendwie aufgeteilt. Da hatte dann die Wasserkaserne, hat der eine Kaserne, der andere. Keine Ahnung. Da müsste man sich die Maps mal anschauen. Ja. So, ich habe dich unterbrochen. Du hast noch jede Menge andere Spiele. Ja, ich ja nicht groß erklären, kennen ja die meisten. Ich hatte noch Barris, hatte ich mir noch runterladen. Das hat man akustisch jetzt nicht verstanden. Monkey Barrels. Monkey Barrels, achso, okay. Genau. Und wie gesagt, das stand auch schon ewig bei mir auf der Liste. Das war auch mal im Angebot jetzt. Und ist halt ein Twin-Stick-Shooter. Ja. Ist von den Machern von Yoshi's Crafted World. Und das ist ziemlich, ziemlich schön gemacht, finde ich. Also ich hatte eine Menge Spaß mit dem Spiel. Ist am Anfang relativ leicht, finde ich. Aber zum Ende hin wird es auch richtig knackig nochmal. Also das geht mal gut zur Sache. Also von der Schwierigkeit zieht es nach und nach immer weiter an. Man hat verschiedene Abschnitte. Also das meiste ist halt Top-Down-Twin-Stick. Und zwischendurch hat man halt auch so kleine Schmappeinlagen. Sowohl horizontal als auch vertikal. Ist ganz nett gemacht. Also auch ein paar gute Endgegner. Zwischendurch so kleine Bullet Hells auf jeden Fall, die nehmen zum Ende hin auch zu. Man muss halt zwischendurch immer wieder zum Shop rennen. Da kann man seinen Bonus geben für neue Sachen. Man hat im Prinzip zwei Hauptwaffen und zwei Sub-Weapons, oder Unterwaffen, wenn man will. Oder Sekundärwaffen, genau. So, und die kann man jeweils auf LZ und RZ wären halt die Hauptwaffen und L und R wären halt die Sekundärwaffen. Und die kann man dann unterschiedlich belegen, wie man möchte. Die kann man verschiedene Sachen kaufen. Das sind dann Granaten oder Barrieren und so weiter. Das sind halt die Sekundärwaffen oder so kleine Köder, die rennen dann da rum und lenken die Gegner ab. Oder auch kleine Drohnen, die dann auf Gegner schießen. Und unter den Hauptwaffen hat man halt klassisch Laser, Gatlings, Gewehre, Sniper, alles Mögliche. Auch so ein paar schrägere Sachen, so ein Blasenwerfer irgendwie. Da schießt so verschiedene Blasen, die blocken auch gegnerische Schüsse, was auch nicht schlecht ist. Aber sind halt ein bisschen speziell oder halt verschiedene Shotguns. Das ist alles so ein bisschen auf spaßig gemacht auch, also dann keine Ahnung, nimmt er für die Shotgun so eine alte Chipsdose oder sowas und baut damit das Ding dann irgendwie. Und ziemlich schräge Materialien zum Bauen der Waffen, die der dann benutzt, der Shophändler. Und ist ganz gut aufgemacht, gut, ganz gut aufgezogen. Steuerung ist auch schön knackig. Mhm. Und ja, gibt es auch wohl seit kurzem Online-Multiplayer, aber da ist nicht viel los. Also kennt halt kaum jemand das Spiel. Mit Online-Multiplayer. Daher konnte ich den auch noch nicht so wirklich ausprobieren. Aber ich habe es durchgezockt und macht auf jeden Fall Laune. Und, Moment, ist das nicht was für ein Red Fox? Hat er nicht sowas mal gesucht? Ich habe meinen Namen gehört. Ja, Monkey Barrels. Monkey Barrels, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich noch gar nie was von gehört. Ein Twin-Stick-Shooter, top-down, 4 bis 6 Spieler online. Mhm. Ja, ich habe also von diesem Online-Modus, da wusste ich auch erst nichts von. Der scheint, ich weiß nicht, ob der von Anfang an dabei war. Jedenfalls, den muss man auch erstmal freispielen, das wusste ich auch nicht. Man muss erst die erste Welt einmal durchzocken, dann kriegt man den erst. Und man soll da wohl Bananen einsammeln, wer zuerst so und so viele Bananen einsammelt, gewinnt. Und man kann sich wohl auch gegenseitig wegballern, keine Ahnung. Das sieht auch richtig flashy aus, ne? Ich habe es mir gerade bei Deco Deals angeschaut. Sieht auch cool. Richtig hübsch aus, ja. Ja, das ist auch richtig nett gemacht. Ja, da muss ich nochmal ergänzen, der Möwe, der ist ja echt immer der Hidden Gem-Finder. Der findet immer die abgefahrensten Spieler. Das auch mal wieder. Echt cool. Habe ich sogar schon auf der Wishlist, da hast du mir bestimmt schon von erzählt. Bestimmt schon mal was von, glaube ich auch. Ja. Oh, ist sogar gerade im Angebot, ne? Für 57. Ist noch im Angebot? Ja, dann würde ich zuschlagen. Das ist selten im Angebot. Also ich habe lange gewartet, bis halt mal Oma war. Ja, 26 Stunden noch im Angebot. Ja, das ist halt, guck mal. Ja, wer Bock hat, das mal auszuprobieren, wäre ich dabei. Sehr gut. Ja, und, ist das im Singleplayer auch wieder so randomisiert oder sind das immer dieselben Stages? Nee, das sind dieselben Stages. Man kann sich da wirklich durchballern. Man hat auch mehrere Leben und Checkpoints und so weiter und so fort. Man sammelt in den Levels, also kriegt man auch relativ viel Energie, fand ich, am Anfang. Man kommt da ganz gut durch. Es gibt so bestimmte Passagen, die werden dann ein bisschen knackiger. Aber insgesamt hatte ich da echt Spaß und nur gegen Ende wurde es halt echt hart. Also der Endgegner vor allen Dingen, der letzte, da muss man nochmal gucken, wie man da durchkommt. Ja. Also ich kann es empfehlen, macht auf jeden Fall Bock. Story lohnt sich und zum Multiplayer kann ich halt noch nicht viel sagen. Würde ich aber auch gerne ausprobieren, ja. Aber da muss man erstmal den Multiplayer freischalten, ne? Genau, dafür muss man nur die erste Welt durchzocken, aber die ist relativ gut durchgezockt, auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Ja. Sonst habe ich noch Far Lone Sales gespielt. Das hatte ich auch schon länger auf der Wishlist, ist auch schon älter, das Spiel. Möwe, ich muss dich kurz unterbrechen, ich habe mir gerade Monkey Barrels gekauft. Achso, ja, sauber. Ich bin auch gerade dabei. Ja, wunderbar. Dann sind wir schon zu dritt. Ja. Ach nein. Ja, dann müssen wir das noch ausprobieren. Auf jeden Fall. Das machen wir. Far Lone Sales. Das ist ein zweidimensionales Spiel. Das habe ich auch schon lange auf meiner Wishlist. Ja, das war ziemlich günstig runtergesetzt in diesen Black Friday Deals. Ich glaube für 3,50 Euro oder so. Ja, 3,74 sehe ich gerade. Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, jetzt nimmst du halt mit, weil so günstig wird das nicht nochmal sein, glaube ich. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber das ist kein Preis für so ein Spiel. Und hat sich auch bewahrheitet irgendwie. Das ist ziemlich atmosphärisch, das Spiel. Ich habe es auch mit Kopfhörern gespielt. Da kommt das ganz gut und es ist halt ziemlich witzig, also man hat halt ein Gefährt, das man in Gang halten muss. Das ist so ein mechanisches Dreirad, würde ich fast sagen, mit einem Segel, was man später hat. Und das funktioniert alles über einen Dampfantrieb, den man vorher mit Energie speisen muss. Und zwischendurch muss man dann halt auch Dampf ablassen, um halt einen Energieschub zu kriegen oder um halt ein bisschen Geschwindigkeit zuzulegen. Und wie gesagt, das Ding hat noch ein Segel, Man kann gucken, ob der Wind weht, dann packt man es halt aus oder wieder halt weg. Alles kann kaputt gehen, alles kann anfangen zu brennen. Man muss dann reparieren, die Brände löschen. Man muss gucken, dass man neue Sachen zum Verbrennen ranschafft für den Motor quasi. Ah, okay. Und ja, ist ganz nett gemacht. Ist halt immer so mit kleinen Jump- und Run-Sektionen durchsetzt, sag ich mal, wo man halt Hindernisse aus dem Weg räumen muss und so kleine Rätsel lösen muss. Das ist was ganz Entspanntes irgendwie für zwischendurch. Das ist jetzt auch nicht irgendwie vom Schwierigkeitsgrad wirklich hoch, sag ich mal. Also da kommt man ganz gut durch. Und ja, das ist schön gemacht, auf jeden Fall. Das ist was Außergewöhnliches auch. Also ich kenne nichts Vergleichbares, sag ich mal so. Ja, genau. Ich hab mir mal so ein paar Videos dazu angeschaut, fand das auch mal richtig cool, dass man auch mal aussteigen kann, irgendwie Brücken öffnen und so ein Kram auch, ne? Aber ich konnte mir nie richtig einen Reim rausmachen, was jetzt der richtige Anreiz des Spiels ist. Ja, es geht einfach nur ums Weiterkommen. Immer weiter zu kommen. Also, gibt's da irgendwie so eine Story dazu? Oder? Nicht wirklich. Das von der Story her wird dann, also man hat so ein bisschen so eine bildliche Story, wenn man so möchte. Man kann sich so ein bisschen alles erschließen. Und ja, es ergibt sich einfach alles, man muss weiter. Das ist so das Hauptding in dem Spiel, so man muss weiter gucken, wie man weiter mit geradeaus kommt, das Ding irgendwie am Laufen halten und ja, gucken, was am Ende passiert. Also ist das eher so ein bildgewaltiges Spiel, so wie bei Gris? Ja, es ist sehr atmosphärisch, auf jeden Fall. Es hat viele Momente, wo man sich denkt, ah cool, alles klar. Ja, das ist cool. Aber gleichzeitig wird man immer wieder auch von der Maschine abgelenkt, weil die muss man ja am Laufen halten. Ja, genau. Zwischendurch haben wir mal eine kurze Pause, wo man mal gucken kann und dann geht's direkt weiter. Ja. Witzig, das muss ich auch dann unbedingt mal anspielen. Aber es war wahrscheinlich noch gar nicht alles, oder? Das war so ziemlich alles, was ich so in der letzten Zeit. Also ich habe nicht so viel gezockt, ich hatte sonst auch noch eine Menge zu tun, sag ich mal. Aber die habe ich halt so nebenbei noch ein bisschen abends dann spielen können oder vorm ins Bett gehen halt und ja. Ich sag mal, dieses Wargroove, das fand ich immer ziemlich entspannt. So. Da ist ja gar keine Action so wirklich. Man kann ganz entspannt seine Züge machen, wie so ein erweitertes Schachspiel oder so. Ja, genau, ja. Ich glaube, der Fluxi war manchmal ganz schön aufgeregt bei Wargroove. Weil ich dagegen nicht gewonnen habe. du hast aber auch noch Say No More gekauft. Genau, das haben wir angezockt, genau. Ja. Say No More, das Hast du es alleine mal angeworfen? Nee. Alleine nicht, aber. Das Spiel ist auch super witzig. Da ist man Praktikant. Man ist in der Firma voller Ja-Sager. Und dann ist man, genau, da ist so ein Typ, der klaut einem das Butterbrot. Und dann ist man total geknickt. Und dann auf einmal fällt einem so eine Motivationskassette auf den Schoß. Und dann hört man da rein. Und dann geht es darum, dass man zu den Leuten nochmal Nein sagen soll. Und dann läuft man dann durch das Level, beziehungsweise das Spiel läuft dann alleine. Man muss nur dann zu den richtigen Momenten dann zu den Leuten nochmal Nein sagen, da fliegen die vor Schock immer weg. Das ist sehr witzig gemacht, genau. Und dann später kann man aufgeladenes Nein sagen und so weiter. Das ist sehr spaßig. Ja, bedarf eines gewissen Humores, glaube ich. Ja, genau. So, deswegen, also ne, alleine würde ich das gar nicht so unbedingt zocken, weil das macht mit Gesellschaft, glaube ich, am meisten Bock, einfach auch wegen den Jokes. Und ja. Wahrscheinlich, ja. Wenn du dann auf eine Pflanze zurennst und die Pflanze sagt, Photosynthese, und du sagst, nein, die fliegt weg. Genau. Das war schon das Spiel cool, ist auch von Deutschen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Das ist ein deutsches Studio. Nein. Genau. Nein. Genau, es ist ein deutsches Studio, genau. Ja gut, und Dingens, ja, das habe ich halt auch noch mit dir angezockt oder mit dem Kumpel auch noch, ich glaube auch leicht einmal durchgezockt, war Jetson Guns 2 fällt mir noch ein, genau. Ah, stimmt. Das ist auch ein ziemlich cooles Shoot'em'up. Man fliegt halt vertikal von links nach rechts. Kann man auch zu zweit spielen und ist ziemlich actiongeladen. Man kann nach jeder Runde neue Waffen kaufen und sein Schiff nach und nach upgraden. Also man hat ziemlich viele Schnittpunkte an dem Schiff, wo man halt Waffen dranpacken kann, sowohl hinten als auch vorne. Und ja. Verschiedene Energiekerne, Schilde, Raketen, Granaten, also das komplette Arsenal. Und man hat auch ziemlich abgespacete Waffen, die man später kriegt, für die höheren Preise, sag ich mal. Und das Coole bei dem Spiel ist, dass man sämtliche Sachen, die man einkauft im Shop, kann man zum selben Preis wieder verkaufen. Das heißt, im Prinzip kann man einfach alles immer switchen, wie man Lust hat und macht keine Verluste. Also dieser Kapitalismus hat in dem Spiel keinen Wert, sag ich mal. Das Krasse an dem Spiel ist ja diese unfassbare Masse an Items, die du da verwenden kannst, ne? Also genau. An verschiedenen Waffen. Und wir haben das ja zusammen gespielt und bei dem Spiel war das so, dass du vielleicht manchmal keinen Bock hattest, ne, das Level zu wiederholen oder noch weiter zu spielen, aber du hast dann jedes Mal neue coole Waffen gekauft und du wolltest eh immer wissen, wie ist denn jetzt die neue Waffe? Und das hält dich da so in den Bann, dass du nicht mehr aufhören willst. Ja. Noch dazu ist das Leveldesign ziemlich cool gemacht. Also man hat da auch so Fußsoldaten rumrennen und so mit Jetpacks, die da rumfliegen mit Raketenwerfern und keine Ahnung, da kannst halt alles wegballern und teilweise die Leute einfach wegfliegen und einfach reinfließen, dann werden die auch geschreddert und ja, ist gut gemacht. Also bis jetzt hat es auch Spaß gemacht. Ja. Das Spiel nimmt sich selbst auch nicht so ernst. Das ist dann auch ganz witzig. Da passieren halt mal so ein paar witzige Sachen. Da sind ein paar Levels vom Design her, die habe ich so noch nie gesehen. Das Bier-Level, das war schon echt der Hammer. Das war abgefahren. Ja, dann ist man in so einer Bierbrauerei und der Bossfight ist dann irgendwie so eine Biermaschine, die man dann fertig machen muss. Das ist ganz witzig gemacht. Ja, und ist auch teilweise nicht einfach. Also auf normal hat man schon gut zu knacken, sag ich mal. Ja, das stimmt. Einfach ist es nicht. Aber auch leicht kommt man das durch. Genau. Das war's auch schon, genau. Oh, alles klar, Möwe. Danke dir. Dann gehen wir jetzt mal über zu Red Fox. Du bist jetzt neu in der Runde. Möchtest du vielleicht mal ein, zwei Worte über dich erzählen? Was gibt's über mich zu wissen? Ich habe angefangen mit dem Videospielen mit dem Gameboy und dem SNES. Mein erstes Videospiel war Super Mario Land 2 auf dem Gameboy. Das war mein erstes eigenes Spiel damals. Sonst, ich bin totaler Fan von Twin-Stick-Shootern, Roguelike-Games. Ich mag's anspruchsvoll. Sonst. Oh ja. Sonst. Ja, das war's eigentlich schon. Alles klar. Dann erzähl mal, was du so im letzten Monat gezockt hast. Im letzten Monat. Ich muss mir überlegen, was da alles drin war. Ich glaube, ziemlich angefangen hat's mit. Ist Trigger Witch, glaube ich, ist gerade mein Monat her. Stimmt, Trigger Witch. Trigger Witch Trigger Witch ist ein fantastisches Spiel. Das ist wirklich. Also, es ist nicht besonders schwer. Das dürfte ein bisschen schwerer sein, aber es macht trotzdem Spaß. Also, die Story ist total gut. Ist auch ein Twin-Stick-Shooter-RPG. Also, so eine Mischung aus Enter the Gungeon und einem alten Zelda. Auf dem Indie-Games-Event hatte das, glaube ich, auch einer an. Ich glaube, das konnte man anspielen. Okay, nee, also wirklich ein super Spiel. Das habe ich doch mit dir gespielt, glaube ich, oder? Ich glaube schon, auf dem Dingens hatten wir das auch mal angezockt, ja. Ich habe das auch mal angeschaut, ja. Ich sehe gerade so diese wie nennen sich dann nochmal, diese Transportbehälter auf Schienen, diese Loren. Da musste man irgendwie in einen Bossfight immer die Steine auf den Kopf werfen und so. Ich erinnere mich gerade. Ja, es war ganz witzig. So ein bisschen wie Zelda aufgemacht, aber dann mit viel Rungeballer. Genau, also völlig übertrieben. Ja, ja, super witzig. Also die Story, die hat auch so viele Twists, mit denen man nicht rechnet. Also absolut genial, absolut genial. Was habe ich noch gespielt? Ja, Dead Cells habe ich vor 2-3 Wochen angefangen. Und das hält mich auf. Ja, da kann man lange dran knabbern in dem Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt schon irgendwas um die 70 Stunden oder so drin. Ach, krass. Und es fühlt sich an, als würde es nicht weitergehen. Ein Spiel zu verzweifeln. Ja. Ja, ich hatte nach einmal durchzocken, also das hat für mich schon gereicht. Da habe ich das Spiel weggelegt und ein neues angemacht. Aber du hast es ja mal erwähnt, was natürlich auch stimmt. Ich habe wahrscheinlich nur 10% des Spiels gesehen. Da gibt es auch viel zu entdecken. Aber ich weiß nicht, mir fehlt manchmal die Motivation, dann in solchen Spielen dann noch die 70 Stunden rein zu investieren. Dann fange ich irgendwann was Neues an. Ist auch dem zu verschulden, wie man auch eben gemerkt hat, dass ich auch noch dieses Monkey Barrels gekauft habe. Mein Backlog ist einfach unfassbar groß. Also es ist vorhanden. Ja, ja. Mein Backlog ist einfach unfassbar groß und es wird nicht kleiner. Und dann denke ich mir, oh komm, guckst du mal was Neueres an. Machst du später nochmal an. Aber soweit ich mir da denke, machst du später nochmal an, mache ich es meistens nicht. Ich habe zum Beispiel auch noch von Breath of the Wild die DLCs, aber ich habe die bis jetzt immer noch nicht angemacht. Ja, die sind fantastisch. Also die sollte man echt spielen. Das sagen wir alle. Ja, ich habe Pokémon Leuchtende Perle habe ich auch noch angefangen. Oder Scheinende Perle. Wie heißt es? Leuchtende, Scheinende? Scheinende Perle. Meine Frau hat mit Diamant angefangen und ich mit Perle. Meine Frau ist schon fertig. Ich bin gerade mal halb durch. Also da geht auch nichts weiter. Locke, du bist da auch so nach Pokémon hinterher. Hast du dir das mal angeschaut? Tja, Diamant, das habe ich damals auf der DS schon gezockt. Ach so, das kennst du schon. Genau, das ist ein Remake. Das muss ich noch nicht nochmal haben. Ich habe es damals zum Glück nicht gespielt. Ja, ich bin bei Pokémon komplett raus. Also ich habe kein einziges gespielt. Das ist mir so zu sammellastig. Muss man auch nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum ich die immer spiele. Ich bin eigentlich kein Fan von rundenbasierenden RPGs oder von einem rundenbasierten Kampfsystem. Das basiert ja komplett darauf. Also ich weiß nicht, warum ich mir das immer wieder antue. Jo, was habe ich sonst gespielt? Klar, Rival Megagun mit euch. Oh, stimmt. Und da kann man das auch ergänzen. Genau, erzähl. Nee, nur eine ganz lustige Geschichte. Ich war letzten Samstag beim Miwa und wir wollten noch ein letztes Training für diesen Samstag machen. Und haben dann ganz kurz Runbow angemacht. Ja. Und wir haben, ich glaube, an dem ganzen Abend vielleicht 10 Minuten Rival Megagun gespielt und sonst nur Runbow. Ja, so, Runbow? Sehr zu empfehlen, also ist wirklich witzig, wirklich witzig. Ich glaube, Runbow haben eigentlich fast alle, die gerade hier online sind, oder? Ja, hatten wir das nicht gemeinsam mal hier auch an so einem, nach so einem Podcast-Abend gespielt, wie doof? Ja, auf jeden Fall. Es gab's ja schon viele, das ist ja kein neues Spiel. Nee, genau, gab's schon. Das ist schon ein älteres, aber ist einfach witzig. Nee, ich habe das noch nie gesehen vorher, aber das war im Angebot, physisch für 5 Euro. Dachte ich mir, egal, kaufe ich. Und hast du alles richtig gemacht? Ich bin total überrascht, wie witzig dieses Spiel ist. Ja, vielleicht schaffen wir es gleich nochmal anzuwerfen. Ich bin dabei. Ja. Warte mal, wie viel konnte man spielen? Das kommt mit 9 Spielen. Ja. Mit 9 Leuten ging das? Ja. Ach, krass. Auch krass. Ja, die kriegen wir auf jeden Fall nicht voll, die 9 Leute. Alles klar, gut. Gibt's sonst noch was, was du gespielt hast? Ja, ich habe viel angefangen und angespielt, aber nicht fertig gespielt. Hier, das ist auch was, das wollte ich euch eigentlich empfehlen. Genetic Disaster. Das ist auch ein Twin-Stick-Shooter, den kann man im 4-Player-Couch-Koop spielen. Das haben wir ein bisschen angespielt, sind aber noch nicht weit gekommen. Das ist auch relativ schwer, aber scheint sehr witzig zu sein. Spielt man so kleine Monster, kleine Mutanten und muss andere kleine Monster niedermachen. Das kann man sowohl im Koop als auch im PvP spielen. Ach echt? Das ist ja cool. Aber halt leider nicht online. Das ist der Nachteil. Ja, ich komme mal so vielleicht mal irgendwie hin. Ja, im Treff oder so ist das ja perfekt eigentlich. Ja, bei dir ist auch viel postalisch, glaube ich, angekommen, ne? Jede Menge Spiele. Bei mir? Zum Beispiel Atomic Corps und so. Atomic Corps, Physical Version von Trigger Witch. Genau, dann Pokémon Diamant, Pokémon Perle, Terraria. Terraria. Immortals Phoenix Rising, was habe ich noch den Monat alles bekommen? Pokémon Let's Go Evo League habe ich jetzt auch endlich. Also Physical, das war ganz, ganz wild den Monat. Alles klar, Redbox, danke dir. Oh, Möwe, du wolltest noch eine Frage stellen? Ich sag nur einiges zu tun. Ja, einiges also zu tun. Wie bei uns allen irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Kann ich davon freisprechen, glaube ich. Ja, alles klar, danke dir, Red Fox. Dann kommen wir über zu unserem Hauptthema. Zu deinen Zocks, nicht? Okay, ich kann noch was zu meinen Zocks erzählen. Ich habe größtenteils... Rival Mega. Okay, ich habe sehr, sehr, sehr, sehr viel Rival Mega Gun gespielt. Das war eigentlich fast nur an und habe dafür meine Wargroove-Züge sehr stark vernachlässigt. Sehr stark, genau. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube, ich habe nur Rival Mega Gun gespielt. Außer bei dir, Möwe, habe ich noch ein paar andere Spiele angezockt, aber ansonsten war es wirklich nur das. Ja, und ja, aber auch Rival Mega Gun, ne? Oh ja, genau. Immer wenn wir uns getroffen haben. Ich versuche jeden, der irgendwie bei mir in der Nähe ist, zu Rival Mega Gun zu überzeugen. Den Eisen habe ich auch letztens noch getroffen gehabt. Den hätte ich am liebsten auch noch sofort herausgefordert, aber ich hatte meine Switch nicht dabei. Ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, dass die Konkurrenz in unserem Leiterturnier echt hart ist und ich versuche irgendwie meinen ersten Platz zu behalten. Und deswegen muss ich da immer in Form bleiben oder beziehungsweise immer besser werden, damit ich da auch richtig mithalten kann. Also der Multikürbis spielt jetzt auch mittlerweile mit, der extrem Shoot-em-up-affin ist und den das Spiel auch sofort relativ leicht gefallen ist und der auch relativ fix ein starker Gegner geworden ist. Red Fox ist auch ein super starker Gegner und die beiden, die stehen direkt unter mir und wollen halt natürlich nach oben. Aber ich versuche, dass das nicht passieren kann. Nicht mehr lang. Ich hoffe doch. Wird auf jeden Fall noch spannend. Das werden noch epische Runden. Also ich habe mit dem Multikürbis halt auch oft noch trainiert gehabt in den letzten Wochen. Und das war echt immer super lange Runden. Und man hat einfach total viel Spaß gehabt. Hohe Kombos, so wie man sich ein gutes Spiel wünscht. Ja, man kommt anscheinend, wenn man auf dem ersten Platz ist, in so eine Art Schleife von diesem Game. Dann muss man einfach immer weiterspielen, sonst verliert man seinen Platz, ne? Ja, genau, ja. So ist das. Und ich stecke in dieser Schleife drin. Mhm. Nee, aber ich habe auch Spaß dran. Also das Spiel... Alles auch geil gemacht, alle Fragen. Das Spiel ist super. Ja, ist super gemacht. Und ich finde, das ist auch... Wenn du einen Schmapp spielst, dann hast du sowieso erstmal das ganze Dodgen noch mal ein bisschen drin, wenn du länger nicht mehr gezockt hast. Finde ich, ist auch immer so ein gutes Warmspiel-Spiel. Deswegen schlage ich das auch immer gerne vor. No. Ja, das war's eigentlich so. Mehr habe ich nicht gespielt. Es ist nur Rival Mega Gun größtenteils. Der Rest folgt noch. Alles klar, dann fange ich jetzt mit unserem Hauptthema an. Und zwar haben wir ein Indie-Event geplant und sogar durchgeführt. Und am 8.10. oder am 9.10. war das, ist schon jetzt ein bisschen was her, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was so euer Eindruck war. Was fandet ihr gut, was war schlecht? Erzählt mal. Fangen wir mal mit dem Schlechten an. Ja. Also was mich extrem gestört hatte, waren die zwei parallel laufenden Turniere. Ja. Die haben halt immer einen Großteil der Konsolen belegt und ja, man konnte eigentlich nur warten, bis die Spiele durch sind und man vielleicht dann dran war oder wenn man raus war, einfach irgendwo in der Ecke was anderes spielen. Ne? Das da stimmt, die haben viel Platz eingenommen. Ich finde ein Turnier für so ein Event vielleicht dann zu viel. Ne? Also ein Turnier vielleicht für ein Spiel. Ja. Ja. Ne? Aber nicht zwei gleichzeitig. Und ja, ja. Rival Mega Gun und. Gar kein Turnier an diesem Tag. Und Windjammers. Einfach nur zocken wäre halt. Ja, aber schön gezockt haben wir ja trotzdem. Ich glaube, Broforce hatten wir noch alle zusammen gezockt. Ja, aber wir hatten ja viel mehr vor auch noch, ne? Ja, aber was waren sich vorne? Das schafft man im Endeffekt eh nie. Wenn ein Turnier nicht gewesen wäre. Ja, die Turniere haben echt viel Zeit in Anspruch, das stimmt wohl. Du warst auch jetzt das erste Mal dabei. Also das war jetzt unser zweites Indie-Event. Wie fandest du es sonst, außer dass halt so viele Turniere waren? Was war so dein Eindruck? Sonst hat es echt Bock gemacht. Ja, war da irgendein Spiel, was du neu kennengelernt hast, was du vorher noch nicht kanntest? Nidhogg 2. Und wie ist das andere? Badlands? Badlands, genau. Stammt alles aus der Feder von Möwe. Also er hat es nicht erfunden, aber er hat die Spiele mitgebracht. Ja, Nidhogg war schon relativ bekannt, irgendwie hatte ich den Eindruck. Also viele Leute, die da waren, die kannten das. Echt? Ich kannte es nicht. Aber du hattest ja schon direkt den zweiten Teil dabei, ne? Ja, ja, eben. Viele meinten, der erste Teil wäre besser. Wollte ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, weil das ein 8-Bit-Spiel. Ach so. Und man hat halt nur eine Waffe im ersten Teil. Im zweiten hat man halt 4 Waffen und kann alles einstellen. Also ich fand den zweiten Teil halt ziemlich cool, auch von der Optik. Ich auch. Ja, ja. Das war's. Und vor allen Dingen die Spielmechanik war halt einfach das Krönchen oben drauf, ne? Dass man da sich so gegenseitig jagen muss, dass der eine einfach Capture the Flag mäßig auf das Feld des anderen bewegen muss. Und ja, man muss ihn halt immer wieder aufhalten. So ein Katz-und-Maus-Spiel die ganze Zeit, das ist echt witzig gemacht. Mit allen möglichen Waffen, die so am Boden rumliegen, die kann man dann aufheben und dann einen hinterher schmeißen oder zustechen oder alles Mögliche. Das ist echt sehr, sehr witzig gemacht. Da hatte ich auch eine schöne Zeit mit dem Spiel. Ja, immer wieder gut. Also das packe ich auch immer gerne raus. Ja. Möwe, für dich war das schon der zweite Event. Du kannst einen Vergleich ziehen. Wie fandest du den zweiten so aufgezogen? Ja, ich meine, gut, bei dem ersten Event war ich ja auch nicht so lange am Start, oder welches meinst du? Ja, ja, stimmt. Ach ja, du warst eine Stunde, glaube ich, da oder zwei, ne? Drei Stündchen war ich, glaube ich, am Ende noch da bei dem ersten Event. Ja. Kurz bevor die Tore schließen. Ja, das Beste noch mitkriegen, was zum Schluss kommt. Genau. Wie war denn so dein Eindruck von dem Event? Nein, so war es auf jeden Fall geil. Ich fand es erstmal richtig cool, die ganzen Leute mal so zu treffen. Und, ja. Es hat sich ja halt viel getroffen an dem Event. So, da kam ja auch hier der Phil aus Bayern und Allspeed aus Berlin. Und das sind halt Gelegenheiten, die hat man nicht so, ne? Und das fand ich in erster Linie irgendwie ganz cool und hat auch Bock gemacht, sich da mal so ein bisschen auszutauschen. Und ja, ich meine, gut, das mit dem Turnier kann ich verstehen, dass das so ein bisschen ein Störfaktor war. Bei mir auch so, als ich auch mal versucht habe, den Ballspeed da ein, zwei Sachen zu zeigen. Mhm. Da war dann auch immer wieder angesagt, ja, jetzt musst du hier ran, da ran spielen, bla bla bla. Zwischendurch habe ich mir gedacht, ey, eigentlich solltest du vielleicht kurz verkacken einfach und hast Ruhe oder so. Da musstest du ja noch im Verlierer-Turnier mitspielen. Ja, eben, genau, da habe ich auch gedacht, dann bist du im Verlierer-Turnier, dann gibt's trotzdem was. Naja, jedenfalls, nein, so hat es insgesamt Bock gemacht. Also ich fand es mit dem Turnier auch nicht so schlecht, aber das war irgendwie so eng gestaffelt alles. So, das hätte man vielleicht ein bisschen lockerer aufziehen können. So, dass ja, man vielleicht wollte sagen spielen, können, ja, keine Ahnung, ne, gib mir noch 10 Minuten, dann komme ich gleich zu dem Match oder so. Oder ne, dass man nicht immer sofort reagieren muss oder so. Keine Ahnung. Ja. Dass man da ein bisschen Luft hätte. Also es war vorher ein ziemlich strammer Zeitplan getaktet, so. Der war ja, der wurde ja erst so ein bisschen vorgegeben. Ja. Und das ist dann ja alles relativ von Anfang an aus dem Ruder gelaufen, glaube ich. Ja. Das und ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber es war trotzdem cool. Also waren viele gute Sachen dabei, coole Momente, geile Zocks auch und ja, ich weiß noch direkt am Anfang, wo der Phil mit Sampa angefangen hat. Das fand ich auch total irre, wo der 3 Stunden dieses Spiel am Stück durchballert und dann auch noch richtig abliefert. Also, puh. Krass, okay. Ja. Da war ich noch nicht da. Das war heftig, ja. Ne, und sonst auch, auf jeden Fall. Viele gute Matches gehabt auch und schöne Multiplayer-Runden, dann hinterher noch die letzten Runden waren natürlich auch nochmal ein Highlight mit Badland, wo ich das nochmal ausgepackt habe. Da hatten wir auch noch richtig Spaß. Da waren wir auch voll, glaube ich, ne? Wie viele haben da mitgespielt? 4 Leute, glaube ich. Ja, ne? In der Regel waren wir immer zu 4. Irgendwer war. Ja. Ja, das ist ja das Coole, dass man halt so ein Event hat, wo man diese ganzen Nischenspiele, wo man sonst eigentlich kaum jemanden trifft, der die Spiele kennt, dass du da sogar die Leute sagen, Nidhogg 2, klar, ich kenne den ersten Teil und so schon, das ist außergewöhnlich. Und dass man dann auch die Spiele auch immer voll besetzt bekommt, das finde ich auch cool. Genauso wie Boomerang Fu, das läuft ja auch immer richtig gut und da findet man auch immer direkt 6 Leute, die mitmachen wollen. Und das macht auch richtig Spaß, ja. Das ist immer mein persönlicher Highlight da an den Indie-Events, dass man einfach so viele Indie-Begeisterte an einen Tisch zusammenbekommt und die ganzen Spiele, die nun mal nur einen Local Multiplayer haben, dass man die auch richtig mal zocken kann. Ja, das, und natürlich das war, die ganzen Leute kennenlernen, klar. Das meinte der Mo dann mal zu mir, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass man Leute halt für so Indie-Games hat, mit denen man lokal zocken kann irgendwie. Ja, weil ja, ich, so viele halt, ne? Ich habe hier in meinem Umkreis habe ich so 1, 2, 3 Leute, mit denen kann ich halt immer wieder zocken, das weiß ich genau. Ja. Aber ja, das ist anscheinend gar nicht so die Regel. Das ich mir nie bewusst, ja, dass irgendwie nicht so oft der Fall ist, unter anderen Zockern, ja, oder keine Ahnung. Ja, die meisten spielen nur online. Ja. Das ist wahr. Da verpasst man aber einiges. Ja. Eisen, wie war es für dich? Das war auch dein zweites Event. Beim ersten warst du auch mit dabei. Beim ersten war ich auch dabei. Ja. Das war's. Mehr wollte uns nicht sagen. Also, ich war ja nicht dabei. Ob mich die Turniere gestört hätten, glaube nicht, weil ich bin dann eigentlich gerade Turniere begeistern mich immer eigentlich sehr. Ja. Aber hört sich sicher so an, dass es fast nur Turniere gab. Ja, wir hatten diesmal auf 2 Tage aufgeteilt und in dem ersten Tag, da gab es noch keine Turniere und der zweite war so mehr der Turniertag und das war da, wo der Locke mit eingeladen war. Beziehungsweise, wo der Locke auch Zeit dafür hatte. Und dann hatte er diese Riesenwelle an Turnieren miterlebt. Windjammers und Ravi Megagun, die haben viel Platz eingenommen. Man muss auch sagen, dass auch extrem viele Teilnehmer drin waren. Normalerweise Rival Mega Gun ist so ein Nischenspiel, dass man da irgendwie so ein Turnier mit 10 Leuten zusammenkriegt. Das ist schon außergewöhnlich. Und ich glaube, das fand der Mo halt auch richtig cool und wollte auch das Turnier unbedingt drin haben. Ich als Rival Mega Gun Begeisterter war natürlich dann auch immer voll dabei. Winch, aber das finde ich auch cool. Aber das war zu viel des Guten. Ja, das hat dann deutlich länger gedauert, als wir auch eigentlich eingeplant hatten. Das ging ja bis spät, glaube ich. Also. Ja, also die Zeit, die. Also, was ich auf jeden Fall. Nicht mal ein Hähnchen. Vom ersten Indie-Event fand, dass ich viele neue Spiele kennengelernt habe und ich gucke dann auch gerne begeistert Leuten zu, die sagen, Enter the Gungeon oder so mal eben durchzocken können, wo ich vielleicht gerade mal bis zum zweiten oder dritten Boss gelange, weil ich einfach nicht das Durchhaltevermögen habe, um da irgendwie mehr Spielzeit reinzustecken, um besser zu werden. Also Leute fand ich alle super, hat Spaß gemacht. Jo. Ballspeed, du hattest wahrscheinlich mitunter den weitesten Weg. Wie war es für dich? Also für mich hat es definitiv gelohnt, da hinzukommen. Also ich finde auch, dass ein Turnier weniger gut gewesen wäre, oder man hätte es einfach besser parallelisieren müssen. Also wenn jetzt nicht praktisch zum Schluss alle Spiele hätten auf einer Konsole spielen müssen, damit man die noch streamen kann, dann hätte man das vielleicht auch schneller fertig kriegen können. Also ich kann schon verstehen, dass wenn man mal 10 oder 14 Leute da hat, die Rival Mega Gun spielen, dass man das irgendwie ausnutzen will. Aber wenn dann quasi ab dem Viertelfinale oder so das de facto serialisiert wird, um alle auf einer Konsole laufen zu lassen, das zieht sich dann natürlich so ein bisschen, ne? Ansonsten, auf der anderen Seite macht es schon Spaß, Leuten bei sowas zuzugucken, die sowas auch können, ne? Also das hat schon was. Also ich kann nachvollziehen, dass man das macht. Aber gleichzeitig wäre vielleicht praktischer, ein Turnier weniger zu haben und mehr dann irgendwie jemanden zu haben, der ein anderes Spiel, also möglichst natürlich ein Innenspiel, gut kann und das entsprechend vorstellt oder meinetwegen einfach einmal so durchspielt, um zu zeigen, wie so ein Spiel gespielt werden kann, wenn man es gut beherrscht. So, ansonsten, das fände ich ganz gut. Ansonsten ist es schöner an diesem Event halt wirklich gewesen, dass man, also für mich zumindest, dass man zu den Namen und Stimmen halt ihr Gesichter kennenlernt. Das war sehr cool. Und für mich war dann auch nochmal spannend, einfach diese Location zu sehen. Ich finde das völlig irre. Also normalerweise sagt man ja, quasi Berliner haben schon alle gesehen und sind quasi, kennt schon alle, ne? Aber so eine Location habe ich noch nie gesehen. Also ich finde das völlig irre und mich begeisterte total, dass es da quasi so einen positiv Verrückten wie den Mo gibt, der da einfach so einen Laden aufmacht und den da betreibt und Leute einlädt, um da, dass man da einfach Videospiele spielen kann. Das finde ich total krass. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, wie oft es sowas gibt, aber dass es sowas gibt, finde ich total krass. Also ich habe also auch hat meiner Familie davon erzählt und die konnten das auch überhaupt nicht fassen. Das ist absolut klasse, definitiv. Insofern ist es ein bisschen schade, dass das jetzt so ein bisschen negativ klingt im Sinne von, ja, waren alle zu viele Turniere und so. Aber so grundsätzlich ist es eine geile Location und ein cooles Event. Und wenn man das so organisiert, dass man noch so ein paar abseitige Spiele zu sehen kriegt, entweder zum selber spielen oder zum Zugucken, dann ist sowas definitiv wert, regelmäßig veranstaltet zu werden. Das ist jetzt auch nicht so negativ, ne? Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass man so Multiplayer lokal viel mehr gespielt hätte, ne? Genau. Ja. Ich meine, man kann das natürlich machen, aber dadurch, dass der Turnierbaum so groß ist und dass es nicht nur, dass es auch noch so ein Verlierer-Bracket gibt, was man noch weiterspielt, denn dadurch ist natürlich jeder relativ lange beschäftigt. Ich meine, wenn man so macht wie ich und zwei Spiele verliert, dann hat man natürlich dann Zeit, ne? Aber ihr Könner, ihr seid dann natürlich beschäftigt, ne? Ihr seid ein bisschen selber schuld. Ich war auch relativ früh raus. Ich glaube auch. Bis zum Achtelfinale. Ich glaube auch, wenn sie die Turniere aufgeteilt hätten, also an jedem Tag nur ein Turnier, dann wäre das auch nicht ganz so tragisch gewesen, glaube ich. Dann wäre das ein bisschen ausgedehnter irgendwie. Also. Wahrscheinlich. Bei zwei Tagen war einfach ein bisschen viel. Also da ist ein Tag ein bisschen kurz für irgendwie. Ja. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein, aber ja, wir müssen das auch alles uns erstmal anlernen, wie man was machen kann. Und da gehört auch immer ein bisschen Übermotivation dabei. Und diese zwei Turniere in einen Tag zu packen, war auch übermotiviert von uns. Ja, aber ansonsten eine total positive Erfahrung. Also selbst wenn man, also wie Ike, halt 5 Stunden Zug fährt oder 6. Ich würde es wieder machen. Gab es denn irgendwas, irgendein Spiel, was dir hängen geblieben ist, was also du diese, neu kennengelernt hast? Also diese Badland-Erfahrung, die war total krass. Also man muss ja vielleicht mal sagen, also Badland ist erstaunlich. Es ist eigentlich ein sehr, sehr preiswertes Spiel und das gab es, glaube ich, auch schon mal auf Mobile. Und wenn man sagt, das ist wie Flappy Birds, dann trifft es irgendwie, aber gleichzeitig irgendwie wieder nicht. aber im Endeffekt ist es halt so, dass man zu viert versuchen muss, seine Spielfiguren vom Beginn des Levels zum Ende des Levels zu kriegen, durch diverse Hindernisse durch. Und dass wir da zu viert bis nachts um 3 oder so durchgezogen haben, finde ich, das ist auch eine Aussage. Also Badlands ist definitiv definitiv ein Spiel, was man auf dem Kieker haben sollte, wenn man lokale Multiplayer-Spiele spielen will oder wenn man eins sucht. Nach dem Motto, wenn man mit so etwas wie Over the Cook fertig ist und sich komplett angeschrien hat, dann kann man Badlands rausholen und weitermachen. Es ist absolut ein sehr, sehr schön, sehr, sehr schönes Spiel. Es ist zum Ende hin wirklich knackig und anspruchsvoll geworden, meine ich. Oder wenn man sagt, wir haben da so eine Art Bosskampf zum Schluss gehabt, der war ja wirklich nicht ohne, ne? Mhm. Insbesondere, weil man ja dann auch zu viel spielen muss. Also definitiv, also das Badland-Spiel war ein Highlight für mich. Dann, dass wir zu viert nochmal eine Runde haben, Broforce spielen können, war auch sehr cool. Da wäre es schön gewesen, wenn das ein bisschen, wenn nicht ganz so untergegangen wäre durch diese Turniergeschichten. Aber mal unabhängig davon, ob das jetzt jemand gesehen hat oder nicht, ist man auch egal. Quasi ist halt auch so ein Spiel, wo man einfach super nebeneinander spielen und Spaß haben kann. Das waren so meine zwei Highlight-Sachen. Ansonsten einfach, ja, ich habe mal so ein bisschen in Hollow Knight reingucken können, das war cool. Was habe ich noch angeguckt? Ja, Möwe wollte mir Darkest Dungeon zeigen, aber das hat nicht geklappt in der Form. aber gut, was soll das? Ja, es war so, dreimal. Genau, sozusagen der Wille zählt, ne? Ja, genau. Ja, also von daher war ein sehr schönes Event. Wer auch immer das gehört, kommt zum nächsten Mal und spielt mit uns. Ja, genau. Wohl wahr. Wahre Worte. Ja, auch echt entspannte Leute da, auch wer da sonst so sich noch rumgetrieben hat, den man so vom Chat jetzt gar nicht kennt, so sag ich mal ganz außerhalb aus dem CGT-Discord oder so, keine Ahnung, dieser Orkun, den habe ich da halt auch kennengelernt so ein bisschen näher und der ist auch bei uns, der schreibt nur nie was. Der ist auch sogar bei uns, der wusste ich ja gar nicht. Den habe ich sonst immer nur aus dem CGT-Chat da irgendwie ab und zu mal mitbekommen. Und da waren halt noch so ein paar lokale Leute, die da halt aus Mönchengladbach kommen, die man dann da auch mal kennengelernt hat. Also das war halt auch ziemlich cool irgendwie, fand ich. Also nur nette Leute im Prinzip, ne? Und auch ziemlich queeres Volk, sag ich mal. Ja. Da war halt eine Person, ich will jetzt auch gar nicht weiter mit Namen oder sonst was, aber die war halt dran transgendermäßig, das Geschlecht zu wechseln und keine Ahnung. Und ne, da habe ich dann auch erstmal nicht mit gerechnet und war ein bisschen perplex, weil sonst hast du selten irgendwie mal die Möglichkeit, mit so Leuten mal wirklich zu sprechen oder man sieht sie halt selten oder ich habe keine Ahnung, ist halt eine Minderheit, sag ich mal, aber das fand ich ziemlich interessant. Da konnte man ein paar gute Gespräche haben. Das war alles ziemlich offen, fand ich so. Das war sehr herzliche Stimmung da. Ja. Ja, jeder, der zocken will, der kann vorbeikommen. Das war eben, das war so, ne, genau. Jeder, der einfach Bock hat auf Zocken, egal wer, wie, was, wo, das passt einfach, ja. Fand ich gut. Und ich, also, da war nicht, da waren dann keine Leute, die dann irgendwie komisch geguckt haben oder sonst was, ne. Ich hab mich da unterhalten, weil das ist nicht einfach auch für so Personen, sich da öffentlich zu zeigen und das auch so ohne Hemmung und so weiter. Und das ist da alles überhaupt kein Thema, ne? Ja, das muss dann schon so ein Raum des Vertrauens sein. Irgendwo. Ja, eben, das meine ich. Das ist ja nicht selbstverständlich so. Ne? Und das fand ich, war halt schon ein Anzeichen dafür, dass da ein gewisser oder ja, eine gewisse Atmosphäre herrscht, die auf jeden Fall jeden ansprechen kann. Ne? Ja, was ich persönlich noch gut finde, ist, dass ich ja ständig hier auch erzähle, dass der Möwe halt immer wieder die witzigsten Spiele aus dem Hut zaubert. Und diesmal konntet ihr alles das auch mal miterleben. Die ganzen Spiele, die der Möwe da präsentiert hat, die sind irgendwie bei den Leuten hängen geblieben. Vor allen Dingen Badlands. Das war ja noch deine Hidden Game, ne? Deine Überraschung. Dass du so verheimlicht hast. Haha, ich habe noch ein Spiel, das hole ich noch ganz zum Schluss raus. Und ja, dann hat sich leider angefixt. Ja, du und Locke, ihr kanntet das ja. Ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet, aber ja gut. Dass das Spiel auch nicht schlechter macht, das ist ja trotzdem gut. Auf jeden Fall geil, ja. Ja, und die Finalkämpfe waren natürlich auch nicht schlecht, ne? Das muss man auch sagen. Ja, wie Hedy halt das ganze Rival Mega Gun Turnier geschafft hat, da war ich auch erstmal baff, was für ein Prozess der hinter sich hat, dass er das Spiel erstmal neu kennenlernte und jetzt schon die ganzen Schmapp-Experten, die auch noch da waren, von der Bildfläche geschoben hat. Das fand ich schon echt interessant. Wir hatten da ja noch Leute, die ziemlich tief in der Schwab-Community mit drin sind, noch dort relativ bekannt sind, mit dabei gehabt und die auch sehr viel Rival Mega Gun gegrindet haben. Und ja, der hat die einfach besiegt alle. Das war schon krass. Also das Niveau war sehr, sehr hoch. Auf jeden Fall. Ich war schon echt imposant, ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, dass ich an dieser Stelle den Podcast schließe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke, dass ihr mitgemacht habt. So, jetzt muss ich mal irgendwie den Podcast, die Aufnahme auskriegen. So, alles klar.